Kundgabe 3447. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.02.1945. Zeit der Ernte. Weizen und Spreu. Die geistige Wende steht kurz bevor. Es wird der geistige Tiefstand abgelöst durch einen Zustand höchster Reife der Menschen auf Erden. Und darum muss zuvor eine Scheidung der Geister erfolgen, auf dass die Spreu von dem Weizen getrennt werde. Also ist die Zeit der Ernte gekommen, für die viele Schnitter benötigt werden, viele Arbeiter, die auf dem Acker Gottes tätig sind, um zu sammeln und die Frucht in die Kornkammern zu bergen. Alles reife Geistige zu betreuen bis zum Ende, da der Herr selbst kommen wird, um heimzuholen seine Schar, um Ernte zu halten auf Erden am jüngsten Tag. Und es setzet in dieser Zeit eine ungeheure Tätigkeit ein. Alle Arbeiter Gottes auf Erden und im geistigen Reich sind bemüht, die letzte Ernte zu einer reichen zu gestalten, zu guter Frucht zu bringen, jede Aussaat. Sie sind emsig tätig, um die Menschen in der Endzeit noch zum Erwachen zu bringen. Um ihren geistigen Tiefstand zu beheben und sie zu veranlassen, zur Höhe zu streben. Denn die Zeit ist kurz und das Ende ist unaufschiebbar. Der Wille der Menschen selbst zieht es herbei, der ständig zur Tiefe strebt und darum den göttlichen Willen bestimmt, Ersteren zu binden. Und ob die geistige Arbeit um das Heil der irrenden Seelen noch so eifrig ausgeführt wird, sie wird keine großen Erfolge zeitigen, doch sie wird geleistet um der wenigen Willen, die sich retten lassen. Und um der Auserwählten willen, der Gottgetreuen, die überaus starke Hilfe benötigen, die ihnen von geistiger Seite geboten wird. Und darum soll die letzte Zeit genützet werden, denn sie ist schnell vorüber. Es soll geistig gearbeitet werden, immer und überall. Es soll das irdische Geschehen nicht so sehr beachtet werden, als der reife Zustand der Seelen. Und diesen soll jegliche geistige Hilfe gewährt werden, auf dass sie am Ende der Tage zu jenen gezählt werden können, die auf der Seite der Gottgetreuen stehen, die zur Höhe streben und die Gott heimholen wird aus größter Not, die als geistig reife Menschen die neue Erde beleben sollen und also als Weizen von der Spreu geschieden werden. Denn die Zeit der Ernte ist gekommen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.